Erster Dies ist ein Psalm von David. Er war in der Wüste Juda. Zweiter Gott, du bist mein Gott. Ich suche dich. Meine Seele hat Durst nach dir. Mein Körper sehnt sich nach dir. Ich bin in einem trockenen Land ohne Wasser. Dritter, ich habe dich im Heiligtum gesehen. Ich wollte deine Macht und Größe sehen. Vierter, deine Güte ist besser als das Leben. Ich werde dich loben. Fünfter, ich werde dich mein ganzes Leben lang loben. Ich werde meine Hände zu dir heben. Sechster, meine Seele ist satt wie von gutem Essen. Mein Mund wird dich mit Freude loben. Siebter, ich denke im Bett an dich. Ich denke nachts über dich nach. Achter, du warst meine Hilfe. Du schützt mich. Darum freue ich mich. Neunter, meine Seele bleibt bei dir. Deine starke Hand hält mich fest. Zehnter, aber andere Leute wollen mich töten. Das wird schlecht für sie sein. Sie werden tief in die Erde gehen. Elfter, Mann wird sie mit dem Schwert töten. Schakale werden sie fressen. Zwölfter, aber der König wird sich über Gott freuen. Jeder, der Gott treu ist, wird sich freuen. Die Lügner werden schweigen müssen.